Ich lass den 31er brennen, weil dieser Bastard nur ein Spitze war. Verteile seine Gliedmaße im Wald, du machst das Schnitzeljagd. Man bring mir deine Jungs, doch es wird keiner deine Rapper reißen. 5 gegen 1, ich lad euch ein zu meinem Splatterstreifen. Messerschleifen, während ihr am Pfeifen rauscht, die Texte twittert. Komm ich aus dem Wald ins Haus und schneid dich auf wie Jack the Ripper. Lass dir dann noch Wasserei mit Rosenduft und Ahorntrauch. Schwefelsäure, Thallium, Dichlormethan und Natron. Low Rap, Sass und Rudeltrieb. Und während Dolly brav nach Süßigkeiten fragt, macht ihn die Heckler zum Nudelsieb. Der Löwe und der Maskemann Jack, unser Penis vergleicht. Gleich ist der Waffenschrank. Steck dir dein Fortnite-Kostüm in den Arsch und dann blast ihn. Du bist kein Rapper, wenn du hin und wieder Phrasen droppst. Ich lad die Glock, Genozid auf Sambuka. Happy Halloween, ihr Schwanzlutsch. Wir geben den Ton an, werden alles erobern. Ihr wärt so gern wie wir, doch leider kennt man euch nicht. Wir leben in Soma, schicken Rapper ins Koma. Eure jämmerlichen Rap-Versuche treffen uns nicht. Wir haben keine Zeit, denn ihr seid, wenn ihr seid, wenn ihr seid. Für uns nur feinstes Fleisch. Seid bereit für die Übernahme. Erweckt die Toten zum Leben, um mir eine Zombie-Action auf Drogen zu geben. Im Reich der Schatten, du Schlampe, gibst einen aus, eine Axt auf deinen Nacken. Du bist ziemlich verwirrt, ist gezielt massakriert, projektiert durch die Stirn. Ich zersieb dein Gehirn, und du Opfer liegst am Verschmier. Voller Blut auf den Fliesen und stirbst. Au, ich erwürg dich, Schmuck, und steche dein Gesicht, denn du hast einen Kürbiskopf. Ich tötete Carmens Geist, jetzt ruf ich ihre Seele und töte dann Carmens Geist. Ich erwecke Dämonenkrieger, kill mit toten Biestern noch nen Krokodil. Schicke sie los zum Schinden, ich bring dich um die Ecke und nenne es Totenwinkel. Wir geben den Ton an, werden alles erobern. Ihr wärt so gern wie wir, doch leider kennt man euch nicht. Wir leben in Soma, schicken Rapper ins Koma. Eure jämmerlichen Rap-Versuche treffen uns nicht. Wir haben keine Zeit, denn ihr seid, wenn ihr seid, wenn ihr seid. Für uns nur feinstes Fleisch. Seid bereit für die Übernahme. Wir geben den Ton an, werden alles erobern. Ihr wärt so gern wie wir, doch leider kennt man euch nicht. Wir leben in Soma, schicken Rapper ins Koma. Eure jämmerlichen Rap-Versuche treffen uns nicht. Wir haben keine Zeit, denn ihr seid, wenn ihr seid, wenn ihr seid. Für uns nur feinstes Fleisch. Seid bereit für die Übernahme.